Die größten Unterschiede, die ich so erlebt habe, waren eigentlich gar nicht so viele. Also irgendwie habe ich einfach alles so hingenommen, wie es ist, und habe es dann eben so, ja, eventuell übernommen oder dann halt meine Meinung gesagt dazu. Aber so große Unterschiede habe ich gar nicht festgestellt. Einfach nur, dass für vieles einfach viel mehr Zeit da ist. Wenn es halt heute nicht klappt, dann klappt es eben morgen. So ein typischer Spruch war eben manana manana, also morgen morgen, es wird schon irgendwann gemacht. Pünktlichkeit ist auch nicht so wichtig, beziehungsweise ist eher unhöflich, wenn man wirklich genau zur ausgemachten Zeit da ist.